Es ist besser, ganz weit weg zu fliehen, nach Amerika, und ich pfeife auf Sie. Ich muss auch den Wechsel mitnehmen. Dort könnt ihr von Nutzen sein. Was soll ich noch mitnehmen? Sie denken, ich sei krank. Sie wissen ja nicht, dass ich gehen kann. Ich habe es an Ihren Augen erraten, dass Sie alles wissen, wenn ich nur die Treppe hinunterkäme. Aber wenn Sie dort Wächter aufgestellt haben, Polizeibeamte. Was ist das? Tee? Ah, und Bier ist auch noch übrig geblieben. Eine halbe Flasche. Kaltes Bier. Er nahm die Flasche, in der noch ein ganzes Glas übrig geblieben war, und trank sie in einem Zug mit Genuss aus, als lösche er ein Feuer in seiner Brust. Aber es verging kaum eine Minute, da stieg ihm das Bier zu Kopf und den Rücken überlief ein leichtes, doch angenehmes Frösteln. Er legte sich hin und zog die Decke über sich. Seine Gedanken, die ohnehin krankhaft und ohne Zusammenhang waren, verwirrten sich immer mehr, und bald überfiel ihn ein leichter und angenehmer Schlaf. Mit Wonne suchte er mit dem Kopf eine Stelle in den Kissen aus, wickelte sich fester in die weiche, wattierte Decke ein, die jetzt anstelle des zerrissenen Mantels auf ihm lag, seufzte leise und fiel in einen tiefen, festen, heilsamen Schlaf. Er erwachte, als er jemand in das Zimmer treten hörte, schlug die Augen auf und erblickte Rasumichin, der die Tür weit geöffnet hatte und auf der Schwelle stand, unentschlossen, ob er eintreten soll oder nicht. Raskolnikow erhob sich schnell und blickte ihn an, als gäbe er sich Mühe, sich an etwas zu erinnern. »Ah, du schläfst nicht. Nun, da bin ich wieder. Nastassja, schlepp das Bündel her«, rief Rasumichin hinunter. »Jetzt wird abgerechnet.« »Wie viel Uhr ist es?«, fragte Raskolnikow und blickte erregt um sich. »Du hast tüchtig geschlafen, Bruder. Es ist Abend, etwa 6 Uhr. Du hast über 6 Stunden geschlafen.« »Herrgott, wie konnte ich nur?« »Ja, warum denn nicht? Für deine Gesundheit.« »Wohin so eilig? Zu einem Stelldichein etwa?« »Die ganze Zeit gehört jetzt uns. Ich warte schon 3 Stunden, war ein paar Mal hier, als du schliefst. Bei Sosimow war ich auch schon 2 Mal. Er ist nicht zu Hause, wieder nicht zu Hause. Aber das tut nichts, er wird schon kommen. Und in eigenen Angelegenheiten bin ich auch fort gewesen. Ich bin ja heute umgezogen, endgültig umgezogen, mitsamt meinem Onkel. Ich habe nämlich jetzt einen Onkel. Nun aber zum Teufel damit, jetzt zur Sache. Gib mal das Bündel her, Nastassja. Wir wollen das gleich besorgen.«